2. Satzteile als Wörter lernen. Sprechen Sie laut nach. Einen Urlaub planen? Einen Urlaub in den Bergen planen? Urlaub am Meer? Ja, Urlaub am Meer. Die Stadt besichtigen? Ja, die ganze Stadt besichtigen. In die Berge oder ans Meer? In die Berge oder ans Meer fahren? Eine Europareise machen? Eine Europareise mit dem Fahrrad machen? Zelten am Meer? Zelten am Meer oder an einem See? In einer Pension oder im Hotel? In einer Pension oder im Hotel wohnen? Mit dem Auto oder mit dem Zug? Mit dem Auto oder mit dem Zug fahren? Mit dem Auto in die Ferien? Mit dem Auto in die Ferien fahren? Nach Süden oder nach Norden? Nach Süden oder nach Norden fliegen?